Andacht am 2.5.2022 von Reinhard und Debbie Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Reinhard und Debbie. Erste Frage: Brauche ich den geistlichen Schutz eines Pastors? Kann sonst der Teufel mich angreifen? Antwort von Reinhard: Der Teufel kann nur das tun, was du glaubst, dass er tun kann. Ich glaube, er kann mir nichts antun, deshalb tut er mir auch nichts an. Er wurde von Jesus am Kreuz besiegt. Wenn du eine Lüge glaubst, und Satan ist der Vater der Lüge, drückst du letztendlich aus: Bitte, Satan, tu mir was an. Dann wird er sich freuen und es tun. Meiner Meinung nach ist der Gedanke des geistlichen Schutzes einer der unbiblischsten und zerstörerischsten Lehren überhaupt. Der einzige Schutz, den du brauchst, ist in Kolosser 3 beschrieben, Vers 3. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ich zeige euch das. Schaut, dieser Ring bin ich. Ich lege ihn in meine Hand. Die Hand stellt Jesus dar. Jetzt lege ich meine andere Hand um diese Hand. Die zweite Hand ist Gott. Wenn ich mit Christus in Gott verborgen bin, was soll mir da noch passieren? Diese Lehre vom geistlichen Schutz macht Jesus und Gott weniger wichtig als einen Menschen. Das ist eine Verleugnung des Kreuzes. Meiner Meinung nach ist das sogar eine satanische Lehre, denn sie hält Menschen davon ab, von Gott abhängig zu sein. Es geht alles um Jesus Christus. Der Pastor, Prophet oder sonst wer ist einfach dein Bruder oder deine Schwester. Er oder sie hat nicht mehr Autorität als du. Sie haben vielleicht eine andere Funktion, aber mehr Unterschied ist da nicht. Nächste Frage. Debbie, was machst du, um Reinhard von etwas zu überzeugen? Antwort von Debbie: Ich klicke einfach wie für den Hund. Alle lachen. Debbie fährt fort: Nein, ich habe keinen Klicker für Menschen. Reinhard fügt hinzu: Du könntest einen Ehemann-Klicker erfinden. Sitz, klick! Debbie setzt fort: Muss ich dich überzeugen? Manchmal frage ich dich, aber vieles tue ich einfach. Reinhard antwortet: Oh doch, sie versucht mich zu überzeugen mit ihren Augen. Und ich merke nur: Oh, okay. Es ist tatsächlich so. Wir versuchen nicht, einander zu überzeugen. Wir leben unser Leben in Jesus und in seiner Weisheit. Nächste Frage. Eine gute Frage. Was war die größte Herausforderung in eurer Ehe und wie seid ihr damit umgegangen? Antwort von Reinhard: Ich habe euch schon über Wahrnehmung gelehrt. Es kann jetzt sein, dass wir völlig unterschiedliche Dinge nennen. Nichts davon ist falsch oder richtig. Es geht hier um die persönliche Wahrnehmung. Ich liebe es, jetzt gleich von meiner Frau zu hören, was sie für unsere größte Herausforderung hält. Debbie ergänzt: Ich denke, unsere größte Herausforderung war, wenn wir uneins über die Erziehung unserer Kinder waren. Reinhard antwortet: Absolut. Debbie: Ich denke, die Kinder wussten das nicht. Sie werden jetzt erstaunt sein. Jetzt haben wir ein neues Kind, das ist eine neue Chance, eins zu sein in der Erziehung. Reinhard sagt: Ich sagte: Clayton, du hast Glück. All unsere Fehler haben wir schon bei den Großen gemacht. Aber es klappt für uns Eltern gerade gut mit Clayton. Debbie und ich unterhalten uns und tauschen uns aus. Häufig finden wir eine gemeinsame Linie. So klappt's. Nächste Frage. Wie respektiert ihr eure unterschiedlichen Meinungen? Reinhard antwortet: Ihr müsst nicht übereinstimmen. Ich mag Chauvinismus nicht, wo der Mann bestimmt, was getan wird. Ich glaube nicht, dass der Ehemann das Haupt der Frau ist. Meiner Meinung nach ist das unbiblisch. Es wurde aus dem Kontext genommen. Schaut in 1. Korinther 11. Der Ehemann ist das Haupt der Frau. Der Mann steht unter der Autorität Jesu und Jesus steht unter der Autorität Gottes. Was geschieht also, wenn der Mann aus der Autorität Jesu geht? Dann hat er keine Autorität über seine Frau, denn diese Autorität ist delegiert. Wenn der Mann das tut, was er tun soll, seine Frau lieben und respektieren, Gott gehorchen, Debbie, ist es schwer, sich dann unterzuordnen? Debbie antwortet: Nein, das ist gut. Wir leben in wahrer Gemeinschaft untereinander und mit Jesus. Wir tauschen uns aus und einigen uns. Nächste Frage. Das ist eine wichtige Frage für viele Menschen. Sie lautet: Welche Vorschläge habt ihr für Eltern von Jugendlichen? Antwort von Reinhard: Zwei Ratschläge. Erstens, setzt Grenzen. Wenn ein Teenager jugendlich wird, kommt er in den Prozess, eine unabhängige Person zu werden. Wenn ihr nicht schon eine Kultur der Liebe installiert habt, ist es da schon beinahe zu spät dafür. Aber Grenzen sind wichtig für einen Jugendlichen. Ich sagte zu Clayton: Papa und Mama werden dich immer lieben. Wir werden dich nie bestrafen für deine Entscheidungen. Aber wir werden dir auch nicht helfen, die Konsequenzen zu tragen. Der zweite Ratschlag: Seid nicht so unsicher und denkt, der Teenager muss euer bester Freund sein. Die Kinder müssen Freunde außerhalb der Familie finden. Denn wenn du deinem Kind Grenzen setzt, bist du nicht mehr sein Freund. Du musst begreifen, dass du Mutter und Vater bist und nicht Freund. Aber hört nicht auf, Grenzen zu setzen. Zu mir kommen immer wieder Leute, die mich bitten: Mein Kind hängt den ganzen Tag am Computer, bitte bete für ihn. Da antworte ich: Du lässt das zu. Debbies Gedanken dazu. Erstens, scheut euch nicht vor Diskussionen mit euren Jugendlichen. Ich muss nicht mehr mit ihnen reden wie mit einem kleinen Kind. Ich liebe es, mich mit ihnen zu unterhalten und Dinge zu erklären. Sie können vieles schon verstehen. Und zweitens, Humor ist auch wichtig. Wir lachen gern. Das hat schon oft die Situation entschärft. Reinhard sagt dazu: Lachen war wirklich ein Schlüssel und wir spielen viele Spiele miteinander. Das tut auch sehr gut. Debbie sagt: Einmal haben wir den Fernseher für 2 Wochen ausgeschaltet. Unsere Jungs waren so ärgerlich auf uns. Aber am Ende hatten wir so viel Spaß beim gemeinsamen Spielen. Wir schalteten den Fernseher gar nicht mehr so oft ein. Nächste Frage. Eine Frage an Debbie. Was waren deine größten Schwierigkeiten mit deinen Kindern? Was würdest du anders machen? Debbie antwortet: Ich lebte mit meinen Kindern in einem fremden Land und ich war immer allein. Das war alles schwierig für mich. Vielleicht habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich kämpfte damals sehr darum, mit allem klarzukommen, statt mich auf den Heiligen Geist zu verlassen. Mein größtes Problem war, die täglichen Kämpfe durchzufechten, statt mich auf den Herrn zu stützen. Reinhard sagt: Danke, Debbie, dass du hier für und mit uns bist. Debbie antwortet: Danke, Leute. Nächste Frage. Glaubst du, dass es einen Plan A und einen Plan P in unserem Leben gibt? Antwort von Reinhard. Nein, es gibt keinen Plan. Das ist eine unbiblische Lehre. Ich glaube nicht an Plan A und Plan B. Wenn du so planst, planst du für Versagen. Jesus hatte keinen Plan A oder B. Er folgte täglich dem Vater. Zum Beispiel, als da so viele Menschen waren, sagte er nicht: Oh, Plan A ist hinfällig, wir müssen Plan B anwenden, die Leute haben Hunger. Die Geschichte steht in Johannes 6. Jesus schaute zum Himmel und dankte Gott. Vorher fragte er seine Jünger, was sie tun sollten, um sie zu prüfen, denn er wusste, was er tun würde. So steht's in der Bibel. Wenn du Plan A und Plan B hast, rechnest du schon damit, dass Plan A nicht funktioniert. Bleib lieber länger in der Gegenwart Gottes, dann weißt du, was dran ist, aber ändere nicht ständig deine Pläne. Nächste Frage. Debbie, wie gingst du damit um, dass Reinhard sexuell missbraucht worden war? Antwort von Debbie. Es gab keine Anzeichen dafür. Wir haben nie darüber gesprochen. Heute ist das zwischendurch Thema, damals nicht. Vielleicht denken deshalb manche Leute, dass Reinhard mir das verschwiegen hat. Es ist wirklich ein sensibles Thema, darüber sprach man damals nicht. So war es bei uns auch lange einfach kein Thema. Ich war dann sehr verwirrt, als er mir davon erzählte, denn ich wusste nicht, wie ich damit umgehen und ihm helfen sollte. Reinhard ergänzt: Es gab damals kein Internet und keine Handys, man konnte nicht so einfach irgendetwas nachschauen wie heute. Aus meiner Sicht war Debbie sehr verwirrt, weil sie Mitgefühl mit mir hatte. Sie sorgte sich um mich. Um ehrlich zu sein, ich hatte Angst, es Debbie zu sagen. Von klein auf fühlte ich mich sowieso schnell zurückgewiesen, deshalb wollte ich lieber gar nicht darüber reden. Ich werde eine Frage beantworten, mit der ich auch Anstoß erregen kann. Ich möchte voranschicken, dass ich beschlossen habe, allen, die mir folgen, die Wahrheit zu sagen und nicht das, was jemand hören will. Nicht wie unser Hundetrainer im Haus, der immer wieder fragt: Möchtest du die Wahrheit hören? Ich lasse euch die Wahl nicht. Ich werde euch immer die Wahrheit sagen, ob ihr sie mögt oder nicht. Und wisst ihr warum? Ich habe das von Jesus gelernt. Hier ist die Frage. Sie lautet: Wie komme ich gut durch die Wüste? Ich habe vor Jahren einen ungläubigen Mann geheiratet, der vom Glauben nichts wissen will. Antwort von Reinhard: Hör zu, meine Freundin. Gott hat dich nicht in die Wüste geschickt, der Teufel auch nicht. Es war deine Entscheidung, in diese Wüste zu gehen. Die Bibel sagt deutlich, dass du nicht dorthin gehen musst. Erstens, ich gebe dir einen Rat. Freue dich in deiner Wüste, denn die Bibel sagt, wir sollen uns immer freuen und Gott dankbar sein. Verändere also deine Einstellung. Zweitens, gib nicht deinem Ehemann die Schuld für dein Ergehen. Du hast dich entschieden, einen Ungläubigen zu heiraten. Nun trag die Konsequenzen. Drittens, wenn dein Mann dem Wort Gottes nicht gehorcht, versuche nicht, ihn mit Worten zu erreichen. Predige ihm nicht, er müsse sich ändern oder Christ werden. Tu das nicht. Behandle ihn mit Respekt, wie Sarah das bei Abraham tat. Das findest du in 1. Petrus 3. Durch dein Verhalten wird dein Mann sich verändern und umdenken. Die Liebe Gottes wohnt in deinem Herzen. Liebe ihn, dann wird er sich verändern. Nächste Frage. Reinhard, Jesus liebt jedermann. Mag er auch jeden? Antwort von Reinhard. Nein, sicher nicht. Ich habe ein dreitägiges Seminar darüber gemacht, wie wir Gott gefallen können. Da spreche ich so etwas auch an. Es gibt in der Bibel viele Dinge, die Gott nicht gefallen. Dinge, die seine Kinder tun und die er nicht mag. Aber er liebt sie. Das ist ein großer Unterschied. Nächste Frage. Wie ruhst du vertrauensvoll in Jesus? Antwort von Reinhard. Diese Frage hat Debbie ausgesucht, aber sie will die Frage nicht beantworten. Wir sind durch die Welt gereist, wir waren in etwa 70 Ländern und trafen viele Menschen. Aber kein Mensch ist wie Debbie. Um die Frage zu beantworten, du musst lernen, zu studieren und zu meditieren, was am Kreuz geschehen ist. Das wird dein Leben berühren und ergreifen. Die meisten Menschen wissen nicht sicher, was am Kreuz geschehen ist. Sie sind unsicher, weil sie nicht wissen, was Jesus dort tat und was nicht. Wir beschränken also das Kreuz. Häufig geht es nur um die Sündenvergebung. Nein, Jesus starb, um den ewigen Bund zwischen Gott, dem Vater und den Menschen zu schließen. Überzeuge dein Herz davon. Und tu nicht, was du selbst tun willst. Der Hebräerbrief redet über die Ruhe im Herrn. Dort steht, diejenigen, die in Gottes Ruhe sind, ruhen von ihren eigenen Werken. Wir leben so, ich will tun. Sie rennen ihren eigenen Träumen und Vorstellungen hinterher. Das ist purer Stress. Tu besser, was du im Herrn tun sollst. Ich lebe mit meinen Träumen, aber ich tue jeden Tag nur, was Gott möchte, dass ich tue. Ich tue nicht meins, sondern Gottes Werke. Jesus sagt, sucht zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird euch dazugegeben. Debbie sagt ergänzend, wir schauten kürzlich auf YouTube eine Doku über einen Sänger in den 80er Jahren an. Dieser Mann wollte ein bekannter Sänger in der Welt werden. Als er Christ geworden war, sollte er nur noch für Jesus singen. Jesus leitete ihn auf ganz anderen Wegen, als sie ihm gefielen. Als er endlich kapitulierte und sagte, Jesus, ich bin dein, du mit mir, was du willst. Da stand er vor den Menschenmassen. Er wurde ein großer Sänger und viele Menschen wurden durch seinen Gesang errettet. Reinhard sagt, ich denke, viele Menschen haben Schwierigkeiten damit, im Herrn zu ruhen. Nächste Frage. Fühlst du Schuld, wenn in deiner Familie etwas schief läuft? Antwort von Reinhard. Schuldgefühle sind sehr starke Gefühle. Römer 8,1 wird oft fälschlich zitiert. Es gibt nun keine Verdammnis mehr für Menschen, die in Christus Jesus sind. Dann wird einem erklärt, das Schuldgefühl ist vom Teufel, nicht von Gott. Ich denke, das ist falsch. Wenn man schuldig geworden ist und das einfach von sich weiß, ist das nicht gut. Durch solches Verhalten wird das Gewissen außer Kraft gesetzt. Die Religion hält uns fest in Schuldgefühlen. Wir sind nie gut genug. Aber unser Gefühl von Schuld soll uns zur Buße leiten. Wenn du also Schuldgefühle hast, solltest du binnen 2 Stunden zum Kreuz gehen und sagen, es tut mir so leid, Jesus. Danke für deine Vergebung durch dein Werk am Kreuz. Wenn danach die Schuldgefühle wiederkommen, weise sie zurück. In meiner Familie läuft das so. Ich habe etwas falsch gemacht, meine Familie leidet darunter und ich fühle mich schuldig. Dann übernehme ich die Verantwortung und rede mit meinem Sohn oder meiner Frau. Ich habe da gesündigt, bitte verzeiht mir. Nach der Vergebung ist die Sache erledigt. Wir werden nicht mehr darüber reden. Religiöse Menschen werden deine Schuld immer wieder hervorziehen, um dich zu manipulieren. Das tut nicht gut. Wenn Menschen es vermasselt haben und ich sage, dir ist vergeben, dann brauchen sie nicht mehr darüber sprechen. Da brauche ich wirklich die Geduld des Himmels, wenn sie immer wieder damit anfangen. Nächste Frage. Wie betest du für einen Ehemann, der kein Christ ist? Antwort von Reinhard. Zwei Tipps. Erstens, hör auf zu beten, dass er errettet wird. Denn was wird Gott sagen? Du hast mich überzeugt, jetzt werde ich ihn retten. 2. Korinther 5 sagt, Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Es ist also bereits geschehen. Dein Mann muss das für sich annehmen und das ist seine Entscheidung. Rede mit Gott nicht über deinen Mann. Bitte Gott nicht, deinen Mann zu ändern. Das ist Manipulation und geistliche Hexerei. Zweitens, frage Gott stattdessen, Gott, wie kann ich die beste Ehefrau sein für meinen Mann? Dann tu mit ihm, was er gerne tut. Betrinke dich nicht mit ihm, aber trink doch ein Bier mit ihm. Nächste Frage. Wie können wir unterschiedliche Meinungen haben und gute Entscheidungen für die Familie treffen? Antwort von Debbie. Wenn wir hier im Haus unterschiedliche Meinungen haben, vergleichen wir unsere Meinungen immer. Wir schreiben alle Meinungen auf ein Blatt Papier und schreiben dann jeder für sich unsere Pros und Kontras darunter. Wenn wir damit fertig sind, vergleichen wir unsere Notizen. Häufig stellen wir dann schon fest, was am besten ist. Reinhard ergänzt, schau auf deine Frage. Wie gehen wir mit einer gegenteiligen Meinung um, wenn wir schon denken, unsere Ansicht ist das Beste für die Familie? Du musst mitsamt deinen Ansichten sterben in Christus, denn wenn du denkst, dass du weißt, was das Beste für deine Familie ist, liegst du schon falsch. Fühl dich jetzt nicht angegriffen, sondern bitte Jesus, Herr, nicht was ich will, will ich tun, sondern was du als das Beste empfindest. Ruhe, Ruhe, Ruhe in Jesus. Du musst nicht Recht haben oder Recht bekommen. Nächste Frage. Kommen Haustiere in den Himmel? Antwort von Reinhard. Ja. Debbie sagt, bitte erklär doch, warum du davon überzeugt bist. Reinhard antwortet, ich war tot und war im Himmel. Ich sah dort viele Tiere, auch mein früheres Haustier. Nächste Frage. Was war das Bizarrste, was Debbie und dir passiert ist? Antwort. Es sind zu viele Dinge, die können wir hier nicht aufzählen. Nächste Frage. Reinhard, warum bist du nicht auf Spotify? Antwort von Reinhard. Ich denke, das bin ich. Ich zahle vielen Menschen ein Gehalt, dass sie für mich arbeiten und darauf aufpassen, Antworten geben und so fort. Wende dich an mein Team, sie werden dir mehr sagen. Nächste Frage. Wenn ich dich prophezeien erlebe, Reinhard, weine ich. Antwort von Reinhard. Ich auch. Ich bin immer berührt. Nächste Frage. Ich fühle viel Mitgefühl für diese Person, deshalb beantworte ich die Frage. Sie lautet, ich fühle so viel Unrecht und leide so sehr darunter. Antwort von Reinhard. Welches Unrecht? Ungerechtigkeit dir gegenüber oder anderen gegenüber? Das hast du nicht geschrieben. Wenn du dich selbst ungerecht behandelt fühlst, musst du aufhören, in Selbstmitleid zu versinken. Wenn du Ungerechtigkeit anderen gegenüber spürst, musst du handeln und etwas dagegen unternehmen. Ich habe die Ungerechtigkeit bei den Kindern in Brasilien gespürt und ein Waisenhaus gegründet. Wir haben so eine falsche Einstellung bezüglich Leiden. Wenn wir selbst leiden, weil wir falsche Entscheidungen getroffen haben, fühlen wir uns als Opfer der Situation. Leute, niemand ist ein Opfer. Wenn andere dich leiden lassen, ist der Aufdruck Jesu sehr klar. Liebt, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Vergebt und hört auf, euch zu beschweren. Du bist eine erwachsene Person, das merke ich an deiner Art zu schreiben. Notfalls geh zur Polizei, aber beschwere dich nicht und spiel nicht das Opfer. Übernimm Verantwortung. Debbie ergänzt: Viele Menschen fühlen sich hilflos und wissen nicht, was sie tun sollen. Ich las die Geschichte einer Frau, die die Nachrichten anschaute. Es ging um den Krieg in einem anderen Land. Kinder starben dort, weil es keine geeigneten Medikamente gab. Die Frau hatte eine kleine Tochter. Sie konnte Medizin für ihr Kind kaufen und das Kind lebte. Die Frau fand das sehr ungerecht und begann zu beten: Gott, hilf den Menschen, gib ihnen, was sie brauchen, auch Medikamente. Sie hörte dann, wie Gott zu ihr laut sagte: Mach du etwas. Sie fragte: Aber was soll ich tun? Ich bin so weit weg. Dann dachte sie darüber nach. Sie begann Geld zu sammeln für Medikamente und medizinische Geräte. Sie bekam auch die notwendige Medizin und Gerätschaften. Ihr wurde ein Flugzeug zur Verfügung gestellt und sie konnte die Dinge dorthin bringen. Wenn du Not siehst, bitte Gott nicht, dort einzugreifen. Wenn die Not anderer dein Herz berührt, hat das immer einen bestimmten Grund. Dann handle. Reinhard sagt mit Lachen und Augenzwinkern: Hier bin ich, Herr, sende meinen Bruder. Nächste Frage: Wie verhindert ihr Streit in eurer Ehe? Debbie: Das will ich nicht beantworten. Reinhard sagt: Ich nenne euch einige Punkte. Streit entsteht, weil wir uns Jesus nicht unterwerfen. Ohne Jesus gibt es Streit. Du brauchst deine persönliche Beziehung zu Jesus. Beten bedeutet, mein Herz mit Jesus übereinzubringen, jeden Tag neu. Ich gebe mich dir vollständig hin. Ich bin dein. Ich möchte, dass du dich durch mich ausdrückst. So musst du beten. Warum streiten Menschen? Sie geraten aus Selbstsucht und Rechthaberei in Streit untereinander. Also, gib dich Jesus täglich hin. Der nächste Punkt ist einander ehren. Wenn ich Debbie ehre, können wir unterschiedliche Meinungen haben und müssen nicht streiten. Es gibt viele Dinge, wo wir nicht übereinstimmen, aber wir streiten nicht darüber. Wir haben viel gestritten. Die ersten Jahre unserer Ehe hättet ihr nicht unsere Nachbarn sein wollen. Wir haben wirklich viel gestritten. Aber wir haben gelernt, in Liebe zu wandeln und einander anzunehmen. Das war wirklich emotional damals. Jeder wollte Recht haben. Rechthaberei ist Selbstsucht. Die Bibel sagt, Egoismus ist dämonisch. In Jakobus 3 steht: Wenn Streit unter euch ist, ist das irdische Weisheit. Das ist die Selbstsucht und sie ist dämonisch. Denkt daran, wenn ihr streitet, tut ihr das, was der Teufel möchte, dass ihr tut. Also, ändert euer Verhalten, tut Buße, lebt in Frieden. Ich muss nicht recht haben, ich muss in Frieden leben. Ich habe vor ein paar Monaten beschlossen, dass ich lieber mein ganzes Geld, mein Unternehmen oder mein Haus verlieren möchte, dass ich lieber alles verliere, wenn ich nur meinen Frieden in Christus habe. Wenn du lernst, mit diesem inneren Frieden zu leben, dann ist vieles andere nicht mehr wichtig. Nächste Frage. Ich möchte frei sein von der Religion und davon, von Leitern bestimmt zu werden. Wie geht das? Antwort von Reinhard. Das ist ganz einfach. Du schaust deinen Leitern, die dir befehlen, in die Augen und sagst, ich stehe unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Deshalb kann ich nicht mehr unter menschlicher Leitung bleiben. Ich habe viel gelernt von euch, aber ich kann nicht länger unter eurer Kontrolle sein. Entweder nehmen sie das an, oder sie beginnen mit dir zu diskutieren, dann geh einfach weg. Eines Tages war ich im Himmel und beschwerte mich über Leiter, die mein Leben kontrollierten. Jesus schaute mich an und fragte, warum redest du mit mir über andere? Ich möchte mit dir über dich reden, mit den anderen rede ich über sie. Warum erlaubst du anderen Menschen dein Leben zu kontrollieren? Mach dir klar, ich habe mich zum Opfer gemacht, ich habe das gewählt, ich hatte jederzeit die freie Entscheidung zu sagen, nein, nicht mehr mit mir, tschüss. Du bist frei, eine Entscheidung zu treffen. Weißt du, was mir immer geholfen hat? Es wird der Tag kommen, wo ich keinem Menschen oder Leiter eine Antwort geben muss, sondern Jesus. Wenn du erlaubst, dass andere Menschen dich bestimmen, ist das nicht deren Schuld, sondern deine Entscheidung. Verabschiede dich und geh weg, ganz einfach. Wir werden jetzt noch beten und prophezeien. Und ich möchte in Erinnerung bringen, dass Reinhard immer dazu ermutigt, diese Eindrücke und Heilungen auch in Anspruch zu nehmen, wenn du das jetzt, später hörst oder liest. Reinhard betet. Danke, Jesus, dass du da bist und in uns lebst. Es ist dein Wunsch, durch uns zu reden. Wir geben uns dir komplett hin. Ich sehe eine Person, sie hat Magengeschwüre, die zu bluten begonnen haben. Du hast starke Schmerzen. Die ganze Situation ist sehr frustrierend für dich. Der Herr sagt, ich bin dein Heiler. Du lebst mit extrem viel Stress, da ist so vieles in deinem Herzen. Der Herr möchte, dass du all das dem Herrn gibst. Unter anderem geht es um eine finanzielle Entscheidung, die dich sehr stresst. Gott sagt, warum vertraust du mir nicht, dass ich dein Versorger bin? Übergib diese Sorge mir. Deine Magenprobleme sind jetzt geheilt. Sei jetzt geheilt. Debbie, ich sehe eine Person, die etwas Schlechtes in den Händen hält und etwas Böses damit anstellen will. Gott sagt, leg es nieder, hör auf, das zu tun, tu's nicht. Reinhard, ich sehe, dass jemand sich vor längerer Zeit den Knöchel umgeknickt hat, daraus entstand eine chronische Entzündung. Mal ist es besser und mal schlechter. Du nimmst dauernd Medikamente, die ärztliche Behandlung war nicht gut. Jesus heilt deinen Knöchel jetzt. Geh herum und erfahre das Wunder. Knöchel, sei komplett geheilt. Eine Prophetie von Gracie. Ich habe ein Wort von Gott für eine Frau, die gerade mit mehreren Problemen konfrontiert ist. Du fühlst starken Druck in der Brust und fragst dich, ist es das wert, weiterzumachen? Die meisten Tage sagst du, ich möchte so nicht weiterleben. Ich sehe Gott sagen, ich habe mehr für dich als das Leben, das du gerade lebst. Gott wird dich lehren, wie du leben sollst, und es wird besser werden. Du fühlst in dir schon, dass es etwas Besseres für dich gibt. Geh in die Gemeinschaft mit Jesus. Erlaube ihm, dich zu leiten. Dann wird es besser werden. Du hast alles aus deiner eigenen Kraft heraus gemacht, doch er wird dir helfen und dich leiten und heilen. Es wird alles so viel besser sein. Ich sehe, du hast als Kind viel Missbrauch erlebt. Du fragtest, warum bin ich nicht gestorben? Ich höre den Herrn sagen, du hast noch nichts von dem gesehen, was ich dir vorbereitet habe. Du wirst viel Befreiung und Freude erleben. Vertrau mir, gib dich mir hin. Du wirst Freude und Leben finden und Gott danken. Reinhard sieht noch, ich sehe Menschen mit Schulterproblemen. Bewege deine Schulter jetzt, hebe den Arm oder tu etwas anderes, was du nicht mehr tun konntest. Schulter, ich befehle dir, jetzt geheilt zu sein. Alle Gelenke sind wiederhergestellt, alle Muskeln, auch gebrochene Schultern. Seid geheilt. Danke fürs Zuhören.